Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt die Sendung Pflichtfach Kreativität. Ein Schlagwort wird befragt von Eveline Rosberg. Können Sie mir sagen, was Kreativität ist? Antworten aus einer Straßenumfrage. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Nee, weiß ich nicht. Schöpfungskraft eventuell. Wenn ich was irgendwie produziere, wenn ich was irgendwie gestalte, künstlerisch oder auch wenn eine Frau ein neues Küchenrezept ausprobiert oder selber eins erdenkt. Das ist das Gegenteil von Reproduktion, würde ich sagen, als eigenständiges Handeln definieren. Ja, indem man etwas Neues schafft irgendwie. Indem man aus Bestehenden irgendwas Eigenes schafft. Und wozu braucht man denn Kreativität? Halten Sie das für notwendig, dass jemand kreativ ist? Ja, ich würde sagen, das ist schon lebensnotwendig. Wenn man also jetzt nur Sachen annimmt, die von anderen schon vorfabriziert worden sind und nichts Eigenes geschafft hat, ich weiß nicht, das ist nicht lebenswert. Ich würde Kreativität bezeichnen als schöpferische Aktivität. Ich meine, das ist eine Möglichkeit für Menschen, sich auszuleben. Und die brauchen wir einfach. Klar, ist wichtig. Das ist eigentlich das Persönliche, was man macht. Das ist der Versuch, aus etwas, was nichts ist, was zu machen. Und das hat Gott getan. Gott hat geredet und es ward. So sagt es die Bibel und so beweist es die ganze Geschichte. Und wenn dann jetzt zum Beispiel, wie wir jetzt oft hören im Fernsehen und im Radio oder Presse, dann reden sie von einem Urknall. Die davon reden, die haben wirklich einen Knall. Denn sie reden nicht von dem, was Gott offenbart, sondern sie wollen alles Mögliche für wahr halten. Nur nicht das Wort Gottes. Also ein Tier kann man nicht fragen, ob es kreativ ist. Aber der Mensch hat eine bestimmte Einstellung, ein bestimmtes Wesen, Sozialverhalten. Ich würde sagen, das ist Kreativität. Und halten Sie Kreativität für etwas Notwendiges? Ja klar, das macht Menschen aus, nicht? Diejenigen, die ahnungslos zu sein scheinen, und die anderen, die meinen es ganz genau zu wissen, haben eines gemeinsam. Mehr oder weniger verborgene, schöpferische Fähigkeiten. Man hat in den letzten 2 bis 3 Jahrzehnten Erstaunliches entdeckt. Wie in den Sedimentschichten der Erde als gegenwärtig begehrtester Energieträger das Öl ruht, bereit beim Anbohren der richtigen Stelle emporzuschießen, so schlummern in verborgenen Winkeln der Persönlichkeitsstrukturen fast aller Menschen verheißungsvolle Schätze, die, einmal zutage gefördert, Bereicherung im weitesten Sinne versprechen. Es handelt sich um eine besondere Kombination latent vorhandener Persönlichkeitspartikel. Ein abrufbares, schöpferisches Potenzial, das seit einem aufsehenerregenden Vortrag des amerikanischen Psychologen John P. Guilford im Jahre 1950 unter dem Sammelbegriff Creativity, Kreativität, kursiert. Seit diesem als historischen Auslöser der Kreativitätsbewegung bekannten Vortrag, besonders aber seit den darauf einsetzenden erfolgreichen Kommerzialisierungskampagnen der Wirtschaft, allen voran die Werbung, ist ein Heer von Spezialisten mit Hilfe psychologischer Bohrsysteme um die systematische Förderung von Kreativität bemüht. Aber auch die Do-it-yourself-Methode wird eifrig betrieben, wie die Auflagenhöhe einschlägiger Rezeptliteratur vermuten lässt. Etwa nach dem Motto verfasst, wie werde ich oder mein Kind in 3 Tagen kreativ? Volkshochschulen bieten Kreativitätskurse an. Clevere Reiseveranstalter offerieren Kreativurlaub. Progressive Kindergärten üben Erziehung zur Kreativität. Sogar eine Frauenzeitschrift ermutigt ihre Millionenleserschaft mit dem nicht unrichtigen Titel »Kreativität ist keine Kunst«, lebensgroße Männlein zu stricken und sich anderes Ausgefallene einfallen zu lassen. Denn, so lautete die ironische Klage, nicht kreativ zu sein ist heute ein Makel, der nur noch von dem übertroffen wird, nicht jung und dynamisch zu sein. In Ausbildungszentren für Führungskräfte und solche, die es werden wollen, wird es dann ernst und teuer. Hier wird mittels methodischen Nachhilfeunterrichts Kreativität von Kreativitätslehrmeistern antrainiert. Die Investition lohnt sich. Kreativität oder besser eine gewisse Art von Kreativität verkauft sich gut, denn noch ist die Nachfrage größer als das Angebot. Wer den Stellenmarkt führender Zeitungen durchblättert, wird bemerken, dass im Gegensatz zu kleinen und mittleren Anzeigen bei Inseraten im Großformat den potenziellen Bewerbern nicht nur Sachpotenz, sondern auch schöpferische Potenz abverlangt wird. Produktmanager. Er muss kreativ an der Entwicklung neuer Produkte mitarbeiten. Kreativer Verkauf, Textil. Wir erwarten von Ihnen das Vermögen und die Kreativität, unsere Produkte mit zu beeinflussen und in Abstimmung mit Kunden und Betrieb neue Artikelideen zu realisieren. Pharma-Produktmanager. Uns geht es darum, mit neuen Ideen und marktorientiertem Handeln weiterhin überdurchschnittliche Zuwachsraten zu erzielen. Produktmanager, die Aufgabe erfordert... Übrigens eine gängige Formel. ...ein hohes Maß an Kreativität. Unternehmerpersönlichkeit. Voraussetzungen, nachweisbare Führungseignung, kreativer Tatendrang. Dazu Dieter Dunkel, Leiter der kaufmännischen Ausbildung der Firma MAN in Augsburg. Es zeigt sich zunehmend, dass neben anderen zwei Eigenschaften von besonderer Bedeutung sind, wenn man ein Management erfolgreich betreiben will. Und das sind Mut zu haben und Fantasie zu haben. Diese beiden Eigenschaften umschließen eigentlich das, was wir unter Kreativität verstehen, nämlich, dass man ungewöhnliche Lösungen auch andenkt, anstrebt und den Mut hat, sie durchzuführen. Man könnte nach all dem den Eindruck gewinnen, dass die Wunderblume Kreativität, wenn wir von künstlerischen Berufen einmal absehen, die anderen Arbeitsbedingungen unterliegen, überwiegend im Reizklima von Chefetagen gedeiht oder gedeihen darf und dass ihrem Wachstum nach unten hin Grenzen gesetzt sind. Meinen Sie, dass der moderne Mensch im Berufsleben Möglichkeiten hat, eigenständig zu handeln, kreativ zu sein? Ich würde sagen, nein. Denn seine Arbeiten sind so weit spezialisiert, dass er da kaum noch Möglichkeiten hat, die irgendwie anders auszuformen. Kommt drauf an, was man für Tätigkeiten hat. Wenn man meinetwegen Wissenschaftler oder ähnliche Berufe hat, dann ist es durchaus möglich, teilweise sogar erforderlich. Aber wenn man zum Beispiel am Fließband steht oder so, dann tötet das praktisch jede Fähigkeit zum freien Schaffen. Und ist das vorstellbar, dass jemand, der am Fließband steht, nachdem er also sein Tageswerk vollbracht hat, kreativ ist? Ja, also nach den modernen Erkenntnissen nicht mehr. Nicht mehr? Nein, nicht mehr. Dazu der Berliner Psychoanalytiker Günther Amon. Der Mensch, der sich nicht kreativ in der Arbeit ausdrücken kann, wird es auch nicht in der Freizeit tun können in der Regel. Das Doppelproblem der Arbeits- und Freizeitkreativität wird durchaus richtig gesehen. Die wenigen Arbeitsbereiche, die noch Entfaltungsspielraum lassen, bieten, wenn überhaupt, nur noch eine entfremdete Chance zu kreativer Betätigung, nämlich zu einer rein zweckorientierten. Wer jedoch, wie die meisten Menschen, in einen monotonen Arbeitsprozess eingespannt ist und seine schöpferischen Fähigkeiten für mindestens 8 Stunden am Tag quasi abschalten muss, wird sie nach Dienstschluss, wenn überhaupt, nur unter schweren Behinderungen wieder einschalten können. Was aber, wenn jemand voller Ideen steckt, die er auch anbringen möchte und dies nur nicht kann, weil er das Pech hat, statt auf dem Chefsessel zu thronen, den Drehstuhl an der Werkbank zu drücken? Die Wirtschaft hat durchaus auch ein Auffangsystem für den kreativen Überschuss einzelner parat. Aber sie kommt von vornherein nur der zweckorientierten Kreativität entgegen, die in aller Regel durch die Struktur der Arbeitsabläufe angeregt wird und sich entsprechend auch auf Verbesserung und Rationalisierung von Produkten und Verfahren beschränkt. Da heute jedoch jeder etwas anderes unter Kreativität versteht, kann die Wirtschaft sogar mit einigem Recht behaupten, die kreative Entfaltung ihrer Mitarbeiter zu fördern. Aber im Grunde mogelt sie sich am Problem der Arbeiterkreativität vorbei, wenn sie, wie stellvertretend Dieter Dunkel sagt, sicherlich gibt es Vorgesetzte, die allzu viel Kreativität gar nicht sehr schätzen, ja vielleicht auch abzuwürgen drohen. Trotzdem wird sie natürlich, in welchem Umfang bleibt dahingestellt, überall von Nutzen sein. Ich erinnere daran, dass es kaum einen Betrieb gibt, der nicht ein Verbesserungsvorschlagswesen hat, was auf allen Ebenen ansprechbar ist. Und ich meine, dass der Mensch, der sieht, der die Fähigkeit hat, der merkt, dass die Fähigkeit anerkannt wird, der Erfolg daraus sieht, der also seine eigene Kreativität einsetzen kann, mehr mit seiner Arbeit zufrieden ist, als derjenige, der es als eine ständige Fron ansieht, in die Arbeit zu gehen. Auf diesen zusätzlichen Nutzeffekt, der gewissermaßen als Nebenprodukt der Kreativität herausspringt, wies auch das Deutsche Institut für Betriebswirtschaft in Frankfurt in Mitteilungen hin, die allein für das Topmanagement bestimmt sind. Abgesehen von seinem wirtschaftlichen Nutzen hilft das betriebliche Vorschlagswesen, die Mitarbeiter zu motivieren, das heißt, ohne Befehl zu führen. Warum Kreativität für die Wirtschaft zunehmend interessanter wird, kann man auch in dem 1971 erschienenen und inzwischen vergriffenen Buch Zukunft aus Kreativität nachlesen. Dieses Buch war anstelle einer Festschrift anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Norddeutschen Hypotheken- und Wechselbank bedeutenden Wissenschaftlern und Männern der Praxis in Auftrag gegeben worden. Es heißt da: Überdies führt Innovation als neue Problemlösung zu begehrender Nachfrage und damit zu Erträgen, die ausreichend sind, um die ständig steigenden Faktorenkosten von Boden, Arbeit und Kapital zu bezahlen. Effizienz allein garantiert jedenfalls die Profitabilität mit geringerer Gewissheit als die Synthese zwischen Effizienz und Kreativität. Fazit: Kreativität kann man melken. Um sie aber melken zu können, muss man sie erst einmal in den Griff bekommen. Der Wirtschaft ist das sehr rasch gelungen. Bereits 3 Jahre nach Guilfords Startsignal zur Kreativitätsbewegung brachte Alex E. Osborne, Mitarbeiter einer führenden amerikanischen Reklameagentur, ein Handbuch für kreative Problemlösung auf den Markt und verkündete: Fantasie ist so allgemein verbreitet wie Gedächtnis. Und zum Beweis seiner These lieferte er gleich das Rezept mit: eine neue Methode der Fantasieentwicklung in Gruppen, das Brainstorming. Osborns Buch, ein mehr als 20 Mal aufgelegter Bestseller, wurde der Humus, auf dem der Kreativitätsboom gedeihen konnte. Hunderte von Firmen veranstalteten mit ihren Mitarbeitern Gehirnstürme. Die Wirkung dieser Trips mit Grips, die in leicht abgewandelter Form auch unter klangvollen Namen wie Methode 635, Synectics oder morphologische Analyse stattfinden, ist verblüffend. Die Methode selbst ist einfach und zweckmäßig. Ein paar Leute setzen sich zusammen, entspannen sich so gut sie können, lassen zu einer vorgegebenen Frage ihrer Fantasie freien Lauf. Je verrückter die Einfälle, desto besser. Bis es einem von ihnen gelingt, das Unmögliche mit der Realität zu bisoziieren, das heißt verschiedene, divergierende Denkebenen zu einer neuen Idee zu verschmelzen. Auf diese Weise dürfte auch der Tiger in den Tank gekommen sein. Hier ein paar amerikanische Superbeispiele. American Cyanamide, 92 Ideen in 15 Minuten. General Electric, in 35 Minuten 131 Ideen zum Thema Verbesserungsvorschläge. Radio Corporation of America, in einer einzigen Sitzung 200 Verbesserungsvorschläge. Der wahre und rare Könner allerdings wird nicht nur illuminierende, das heißt erleuchtende Ideen herstellen, er besitzt auch die Gabe, seine neuen Ideen in die Tat umzusetzen, und damit hat er dann seine Elaborationsfähigkeit unter Beweis gestellt. Doch die Elaborationskünstler sind auf allen Gebieten die Ausnahme. Das hat auch gesellschaftliche Hintergründe. Der Berliner Kunstpädagoge Diethard Kerbs: Wer unten bleiben soll, erhält für produktive Einfälle punktuelle Gratifikationen. Nur wer aufsteigen soll, darf seine Kreativität planmäßig entfalten, wird auf Managerakademien und Kreativitätskurse geschickt. Auch dort ist jedoch der Zweck der Übung meist vorgegeben und darf nicht hinterfragt werden. Ist das die Kreativität, von der sich Zukunftsexperten die Rettung der Welt, Psychologen und Pädagogen die Rettung der Seele und Soziologen die Rettung der Gesellschaft versprechen? Oder ist es etwa nur eine pervertierte Spielart der Kreativität? Dazu Dieter Kerbs. Wir können uns fragen, ob es überhaupt die richtige, die hinreichend radikale, das heißt die hinreichend durchgreifende Art von Kreativität ist, wenn vorgegebene Aufgaben gestellt und für diese vorgegebenen Aufgaben möglichst einfallsreiche Lösungen gefunden werden. Wie es ja also die gängige Kreativitätsforschungs- oder Förderungspraxis zum Beispiel in der amerikanischen Industrie ist, nicht? Da wird eine Aufgabe gestellt: Wie können wir dieses oder jenes Waschmittel besonders einfallsreich in das Bewusstsein der Konsumenten einhämmern, und dann werden dazu verschiedene Lösungsvorschläge gemacht und der pfiffigste oder raffinierteste wird ausgewählt. Eine wirklich substanzielle Kreativität, sage ich jetzt, wäre meiner Meinung nach eine solche, die sich gar nicht zufrieden gibt mit vorgegebenen Fragestellungen, sondern die wiederum die Fragestellung hinterfragt. Die fragt: Ist denn das Problem, was mir hier gestellt wird, überhaupt ein lösenswertes Problem? Ist nicht vielleicht die Frage, die ich beantworten soll, ganz falsch gestellt? Muss man nicht die Frage anders stellen? Muss man nicht ein anderes Problem kreativ lösen als das, was mir hier vorgegeben wird? Das heißt, eine richtige Kreativität, eine Kreativität, die diesen Namen verdient sozusagen, das wäre eine solche, eine Kreativität, die sich auf sich selber anwendet. Das heißt, die ihre eigenen vorgegebenen Aufgabenstellungen noch einmal kreativ in Frage stellt und selber nach Problemen sucht, auch wenn noch keine vorgegeben sind. Ist der göttliche Funke in Gefahr, durch die industrielle Vermarktung in eine Zündkerze für Senkrechtstarter umfunktioniert zu werden? Über diese Frage ist in den letzten Jahren viel nachgedacht, geschrieben und gesagt worden. So warnt etwa die schwedische Soziologin Alva Myrdal vor einer systemimmanenten Kreativität, die die Gefahr in sich trage, lediglich neuen industriellen Leistungsansprüchen zu genügen, total vermarktet zu werden. Ausführlich setzte sich auch der Zukunftsforscher Robert Jung mit dieser Frage auseinander. Man kann die Musen nicht vor einen Wagen sperren, dann wird es ein Zuggaul. Dann wird der Pegasus ein Zuggaul. Und das ist etwas, was man heute in der Industrie vor allen Dingen versucht. Es werden sozusagen diese schlummernden kreativen Kräfte im Menschen, die sollen zur Produktgestaltung und für eine genau auf Industrieprodukte oder andere Produkte gezielte Erfindertätigkeit hingelenkt werden. Das halte ich eigentlich für eine, das kann man natürlich auch machen, aber das ist eine viel zu enge Bandbreite. Die Kreativität soll ja eigentlich etwas vom Spielerischen behalten. Und wenn man Kreativität nur finalisiert, also nur auf Produkte hin orientiert, dann begeht man eigentlich eine Sünde, würde ich beinahe sagen. Das ist wie wenn man, wenn man Blumen abpflückt und sie in eine Vase tut. Dann vertrocknen sie sehr schnell. In Wirklichkeit sollte man eben sich mit Kreativität beschäftigen als einer Möglichkeit, als eine menschliche Möglichkeit, die eigentlich kein anderes Lebewesen hat. Das brauchen alle, denn wir kommen ja, ich sehe hier den Zukunftsaspekt, wir kommen in eine Periode der Krisen hinein, in denen viele von dem, was heute besteht, was heute da ist, was heute sicher ist, Verkehr, Licht, Ernährung, all das, es müssen nicht unbedingt Kriege sein, aber es gibt Krisen. Und in diesen Krisen wird die Fähigkeit zur Improvisation und zum etwas selber erfinden und selber machen, eigentlich an alle, das werden alle haben müssen. Und diesen improvisationsfähigen, schöpferischen Menschen, der mit seiner Lage fertig wird, der was zusammenbasteln kann, der irgendeinen Weg findet, wie er trotz allen neben seiner Familie Nahrung verschaffen kann, wie er trotzdem ein bisschen Wärme bekommt und all das, das muss meiner Ansicht nach ganz systematisch gefördert werden. Die Kreativitätskurse oder die Kreativitätsversuche in Firmen, in Schulen, in Behörden auch oft, die sind eigentlich nicht radikal genug. Man kann alles Mögliche sozusagen so oberflächlich verändern wollen. Wenn man aber, sagen wir mal, die Schule prinzipiell oder die Firma prinzipiell und ihr ganzes Gehaben und ihre Art, Gewinne zu machen, in Frage stellt, das darf man nicht. Man darf es nicht, weil mehrgleisig abweichendes, divergentes Denken, das ja eine der Voraussetzungen zur Kreativität ist, zurzeit nur dann positiv beurteilt wird, wenn es sich in anerkannten Grenzen bewegt und die vermeintliche Sicherheit des Bestehenden nicht erschüttert. Günther Ammon. In der Regel ist es oft in unserer Gesellschaft zu beobachten, dass auf kreative Äußerungen, die nämlich etwas Unübliches, etwas Neues darstellen, aus Angst mit einer destruktiven Aggression oder mit einem Verbot reagiert wird. Diese Angst ist nicht ganz unbegründet. Untersuchungen haben ergeben, dass kreative Denker einen ausgesprochenen Hang zum Nonkonformismus, ja zur Rebellion aufweisen. Robert Jung. Eine echte Kreativität muss alles in Frage stellen. Sie muss auch sogar die menschliche Lebensform, die menschliche Lebenslänge, das heißt, man muss es fertigbringen, Dinge völlig anders zu sehen, auf den Kopf zu stellen, sich Menschen vorzustellen, die 200 Jahre leben oder Menschen vorzustellen, die fliegen. Man muss also den Mut haben, vom Boden der Realität mal wegzuspringen und sich alles, was in der Fantasie da ist, zu entwickeln, ohne sich zu fragen, wie ist das überhaupt zu verwirklichen, ist das möglich. Der Absprung vom Boden der Realitäten ist es jedoch, den die meisten Menschen aus Angst vor der harten Landung fürchten. Abgesehen von den in jeder Hinsicht geschützten Arealen der großen Industrienationen, wo in Brain Trusts, in Denkfabriken, auf Kreativitätsfarmen und Forschungsinstituten oder wie diese Einrichtungen immer heißen, passionierte Denker vom Staat oder von der Industrie dafür bezahlt werden, dass ihre Gehirne das eigentlich Undenkbare, die eigentlich unwahrscheinliche Eventualität in allen Bereichen der Gegenwart und Zukunftsforschung ausbrüten. Abgesehen von diesen Forschern in sanktionierten Gehegen steht den unkonventionellen Alltagsneuerern oder ihrer harmlosen Spielart, den durch Denkweise, Aufmachung oder Lebensstil auffallenden Individualisten, die Umwelt eher ablehnend, wenn nicht feindselig gegenüber. Es gehört viel Mut dazu, sich in einer nach dem, was man sagt, tut oder denkt, ausgerichteten Welt über eben diese Normen gefahrlos hinwegzusetzen. Gerade diesen Mut bringen die meisten Menschen nicht auf, obwohl sie kreativer sein könnten, als sie glauben. Viele Unklarheiten und Missverständnisse im Kreativitätsverständnis und in der Kreativitätsdiskussion ergeben sich aus dem Umstand, dass jeder etwas anderes unter Kreativität versteht. Es wird zwar viel geredet und geschrieben, es wird auch getestet und untersucht. Das Problem ist nur, dass jeder, der Kreativität zu bewerten hat, seine eigenen Wertvorstellungen in die Beurteilung einbringt und damit das Ergebnis in Frage stellt. Definitiv lässt sich nur sagen, was Kreativität nicht ist. Und kurioserweise ist sie nicht das in Kreativitätstests an Kriterien festgemachte. Faktorenanalysen kommen nämlich überwiegend aufgrund von Untersuchungen an kaum überdurchschnittlich kreativen Personen zustande. Und selbst dabei ist noch ein Haken. Weicht der zu Beurteilende vom eigenen Naturell desjenigen, der ihn beurteilt, zu stark ab, wird sein Werk geringer eingestuft. Abgesehen davon hat man aber zuverlässige Erkenntnisse in Bezug auf Persönlichkeitsmerkmale kreativer Menschen. Man kann den Ablauf kreativer Prozesse theoretisch nachvollziehen und in Phasen einteilen. Man hat auch die Entwicklung der kreativitätsbegünstigten Lebensumstände wie auch die kreativitätshemmenden Faktoren katalogisiert. Aber die Ergebnisse sind immer nur Teilaussagen. Es gibt noch keine endgültige Aussage über das, was Kreativität ist. So berichtet Paul Matussek in seinem Buch Kreativität als Chance von einem Symposion über Kreativität, wo Wissenschaftler fast 400 verschiedene Bedeutungen des Begriffs Kreativität assoziierten. Jeder nannte im Durchschnitt 17 Begriffe. Die am häufigsten genannten waren Originalität, Erfindungsreichtum, Flexibilität, Entdeckung, Außergewöhnliches, Intelligenz. Eine endgültige Definition jedoch war nicht dabei. Noch steckt die Kreativitätsforschung in den Kinderschuhen. Sie ist gerade erst über die alten Vorurteile früherer psychologischer Schulen hinausgewachsen, die Kreativität als umgeleitete Triebenergie verstanden wissen wollten und schöpferische Expansion gern in den Bereich der Pathologie verbanden. Andererseits weiß man aber auch noch nicht genau, ob Kreativität wirklich das harmlose Universalmittel gegen Probleme aller Art ist, als dass sie uns progressive Kreativisten gern darstellen. Eines aber weiß man mit Sicherheit, dass wir in Zukunft ohne Kreativität nicht mehr auskommen werden. Der moderne Mensch wird immer unfähiger, eigenbestimmt Probleme anzugehen und zu lösen oder gar sich selbstständig das notwendige Wissen anzueignen. Auch die erfolgversprechende Rezeptliteratur hilft ihm da nicht weiter. Im Gegenteil. Viele der sogenannten Kreativitätsexperten schlagen ihre Ware los wie die Verfasser von Lore-Romanen oder die Macher der Regenbogenpresse, ohne zu fragen, ob die Hoffnungen, die im Leser geweckt, die Lösungen, die ihm angeboten werden, irgendeine Chance auf Realisierung haben. Denn, so der eben aus einem neueren Aufsatz zitierte Kunstpädagoge Diethard Kerbs, auch das Kreativitätsbuch ist eine Ware, an der den Hersteller und Verleger in erster Linie der Tauschwert interessiert. Fantasieentfaltung, Risikobereitschaft und Schaffensfreude, zukunftsbezogenes Denken und Handeln sind trotz zunehmender Aufklärung und Information durch die Medien für die meisten von uns beinahe Fremdworte. Eine immer undurchschaubarer, immer komplizierter werdende Gesellschaft prägt uns in zunehmendem Maße immer stärkere Züge der Unmündigkeit, der Anpassung und der Hörigkeit auf. Wir tappen im Dunkel unverstandener gesellschaftlicher Mechanismen und Prozesse, von denen wir nicht wissen, worauf sie hinauslaufen werden. Wir sind zwar alle betroffen, aber wir scheuen davor zurück, uns über die Zukunft Gedanken zu machen. Es sind Expertengruppen, die sich vorstellen, wie wird die Zukunft sein, die den Entscheidungsträgern Material an die Hand geben, die Zukunft zu planen und zu verplanen, eigentlich ohne die Betroffenen zu fragen, was sie eigentlich von der Zukunft erwarten und was sie in Zukunft wollen. Robert Jung zog als einer der ersten die Konsequenz aus dieser Tatsache. Er gründete im Jahr 1964 in Wien das erste Institut für Zukunftsfragen und machte dort mit Bürgern und Studenten seine populär gewordenen Zukunftswerkstätten auf. Gebastelt wird in den Zukunftswerkstätten an alternativen Zukünften. Wir versuchen ständig festzustellen, ist das, was so im Allgemeinen als Zukunftsvorstellung entwickelt wird, von den Offiziellen entwickelt wird, ist das richtig oder gibt es nicht unter Umständen noch andere Zukünfte? Zum Beispiel werden die meisten Leute, wenn man sie fragt, Zukunft sagt man, ja, es wird immer Krieg geben. Warum muss es immer Krieg geben? Das ist eine festgefrorene Haltung, Einstellung. In Wirklichkeit kann unter den heutigen Verhältnissen, muss man sich sagen, es darf keinen Krieg mehr geben, also muss man eine Realität schaffen, in der es keinen Krieg mehr gibt. Nicht wahr? Dieser Einwand der sogenannten Realisten gründet sich auf einer falschen Vorstellung von dem, was Realität ist. Realität ist nämlich nicht nur das, was wir wahrnehmen und was sich bewährt hat, sondern Realität ist auch etwas Neues, das sich ankündigt. Bedürfnisse, die da sind, aber nicht verwirklicht werden, ist auch ein Stück Realität, eben nur noch nicht gelebte Realität. Möglichkeiten, die erst ganz leise sich ankündigen, ich spreche immer von den leisen Signalen, man muss also zum Beispiel heute, wenn viel mehr Leute sagen, ich will mich beteiligen, ich will mit einen Einfluss auf mein Schicksal haben, so sind das Anzeichen einer neuen Form von Demokratie. Dann muss man sich mit den Menschen zusammensetzen und fragen, was für neue demokratische Institutionen müssen wir erfinden. Das heißt, es geht mir darum, diese falsche Einstellung, dass man nichts verändern kann und das so, wie es immer gewesen ist, was ja gar nicht stimmt, denn wenn man sich die letzten 100 Jahre ansieht, ist das voller Verwandlung. Nur sind es eben immer Wandlungen, die explosiv geschehen sind, die zufällig geschehen sind. Und worum mir es geht, ist, dass die Leute selber an dieser Wandlung mitarbeiten, dass sie bewusst vollziehen und dass man nicht wartet, bis es so schlimm wird, dass es dann durch eine Explosion geändert werden muss. Also dieses falsche Bild von diesen falschen Realismus, den bekämpfe ich und ich sage, echter Realismus ist Wirklichkeit plus Bedürfnis plus Fantasie. Seit Gilfords Ankündigung einer zweiten industriellen Revolution, seit den Berichten des Clubs of Rome über die Grenzen des Wachstums und über die Menschheit am Wendepunkt, hat sich die Einsicht verstärkt, dass die immer komplizierter werdenden Daseinsbereiche notwendigerweise in großer Zahl kreative Menschen erfordern, deren Ideen sich nicht nur in der industriellen Produktionsmehrung erschöpfen, sondern die Lebensformen sowohl im sozialen als auch im technischen, wissenschaftlichen, gesellschaftspolitischen Sinne prägen. Nur, wo nimmt man so schnell eine Vielzahl solcher Menschen her? Die Förderung der Kreativität erfordert bei den meisten Erwachsenen ein geduldiges Bohren durch die Sedimentschichten der Anpassung, der Resignation, des Kleingemachtwordenseins, der Entmutigung durch Eltern, Lehrer und Vorgesetzte. Wäre es in Umkehrung dieser Tatsache möglich, die Überlagerungen und Verkrustungen des kreativen Potenzials gar nicht erst entstehen zu lassen, vielleicht sogar Kreativität zu züchten? Mit dieser Frage nähern wir uns dem pädagogischen Konzept der Kreativitätsförderung, das sich von der Erziehung zur zweckorientierten Kreativität ganz wesentlich unterscheidet. Hier haben wir es mit der Bestärkung einer ich-orientierten Kreativität zu tun, mit dem unmittelbar schöpferischen Potenzial des Menschen, nicht mit seinen kreativen Produkten. Die Wurzeln der Schöpferischen reichen bis in die früheste Kindheit. Der Psychoanalytiker Günther Ammann. Diese Kreativität ist abhängig von der frühesten Gruppe, in die ein Mensch hineingeboren ist, von der Familiengruppe. Und es kommt hierbei darauf an, dass diese Familiengruppe dem Wachsen der jungen Persönlichkeit freundlich gegenüber eingestellt ist. Dass es also in der ersten Phase die Mutter als Exponent dieser Familiengruppe dem Kind gestattet, aus der natürlichen Verbundenheit und Verschmelzung, die wir als Symbiose bezeichnen, freundlich heraustreten kann, was in der Regel um das dritte Lebensjahr stattfinden sollte. Dieser Akt, das Risiko des eigenen Selbstes oder der eigenen Identität, wie ich es besser nennen möchte, zu übernehmen, ist eigentlich der entscheidendste und wichtigste Punkt der Entwicklung zur Kreativität, die ich als einen kreativen Lebensstil ansehe. Also darauf kommt es an, dass der Persönlichkeitskern des Menschen, sein Ich, sich frei entwickeln kann und durch Kindergarten, Schule und weitere Berufsentwicklung dann gestärkt wird und immer wieder sich weiter entfalten kann. Und dann wird der Mensch auch leicht in der Lage sein, seine eigenen wirklichen Möglichkeiten, Begabung, Talente zu entwickeln und anzuwenden. Wie aber entwickelt sich das Ich? Stark vereinfacht stellt sich diese Entwicklung nach heutigen Erkenntnissen etwa so dar. Alles, was dem Säugling von Anfang an widerfährt, das Erleben von unvermeidbaren, entwicklungsbedingten Gegebenheiten und Unterschieden, wie zum Beispiel Wechsel von Schlaf und Wachsein, Hunger und Sattsein, Wärme und Kälte, Zufriedenheit oder Angst, Lärm und Stille. Seine entwicklungsmäßigen Erfahrungen mit der Innen- und Außenwelt sind das Rohmaterial, die Bausteine des Ich, also auch der schöpferischen Vorgänge. Die Erlebensqualität, also die Besetzung des Erlebten mit Lust oder Unlust, entscheidet über Formation und Deformation des Ichs und seiner Funktionen. Mit anderen Worten, von dem, was ein Kind von Anfang an wie erlebt, werden alle Reaktionsebenen betroffen. Also auch die der kreativen Reaktionen. Die logische Konsequenz aus dieser Erkenntnis ist, dass Erziehung zur Kreativität in erster Linie Bemühung um die positive Entwicklung des wachsenden Ich bedeutet. Die Folgerung wäre, dass ein so gewachsenes Ich automatisch kreativ funktioniert. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Bereits Alfred Adler führte Mangel an Begabung in den meisten Fällen auf eine Entmutigung im Kindesalter zurück und schloss daraus, dass Unbegabung meist auf einen Mangel an Mut zur Begabung schließen lässt. Harald Schulz-Henke, der Begründer der Neopsychoanalyse, nähert sich Adlers Theorie der Minderwertigkeit durch Entmutigung, wenn er sagt, ein Kind will triebhaft expansiv sein, es will sich entfalten. Trifft auf einen Menschen schon in allerfrühester Kindheit eine Atmosphäre der Härte, das heißt vielleicht nur der Lieblosigkeit, der mangelnden Bestätigung, so wird sein Entfaltungsdrang eingeschüchtert. Sein Streben wird gelähmt. Die Einschüchterung des kindlichen Entfaltungsdrangs, die Lähmung seines Strebens, beginnt meistens schon recht früh. Das, was einige Psychologen als früheste kreative Äußerung bezeichnen, Günther Amon prägt dafür den Begriff konstruktive Aggression, nämlich das Erforschen der Umwelt, das Herangehen an unbekannte Dinge, das Zugreifen, wird oft durch die Stäbe eines Laufstalls oder ebenso wirkungsvoll durch ein scharfes Lasters, dem auch schon mal mit einem Klappnachdruck verliehen wird, gebremst. Und zwar bei Mädchen noch stärker als bei Buben. Kindlicher Forschungsdrang, der sich etwa im Auseinandernehmen eines Spielzeugs zeigt, wird durch die Reaktion Erwachsener, die das wissen wollen, wie es da drinnen aussieht, schnöde als Kaputtmachen abtun, als unerwünscht erlebt. Früher noch als Pferde werden Kinder an die Kandare genommen. Nicht nur für kurze Zeit am Tag, sondern beinahe ständig. Ihren Bewegungsdrang setzt der moderne, vor allen Dingen der soziale Wohnungsbau, enge, sehr enge Grenzen. Ihre Freude am Lärmen wird mit Rücksicht auf ruhebedürftige Nachbarn und aus Angst vor den Nachbarn unterdrückt. Ihr Schlafrhythmus wird entsprechend den Familieninteressen manipuliert. Ihr Saubersein wird dressiert, lange bevor die Reifung der entsprechenden, den Verdauungstrakt regulierenden Gehirnzellen erfolgt. Wie leicht oder wie schwer Sie das alles ertragen, hängt von dem affektiven, das heißt gefühlsmäßigen Klima ab, in dem Sie leben. Mit anderen Worten, von der Qualität der Elterneinwirkung. Lieb sein, brav sein, niedlich sein, laufen, wenn es laufen soll, sprechen, wenn es sprechen darf, sauber sein, gehorsam sein. Das sind die Fortschritte in Richtung der erzieherischen Erwartungshaltung, die am meisten Aussicht auf Zustimmung und liebevolle Zuwendung haben. In späteren Jahren erleben sich Kinder dann als anerkannt von ihren Erziehern, wenn sie deren Verhaltensmuster, Einstellungen und Meinungen verinnerlichen und reproduzieren. Kurz, wenn sie sich so verhalten, als wäre das, was man von ihnen erwartet, das einzig Richtige. Die Kurzformel lautet, je mehr Anpassung, desto mehr Belohnung, in welcher Form auch immer. Die Kreativität bleibt auf der Strecke. Robert Jung. Das wird den Kindern in der frühkindlichen Zeit wird ihnen eingesenkt. Du musst eine Vorschrift haben, du musst eine Regel haben, du musst Gebote haben, sonst findest du nicht durch. Und ich bin der Ansicht, das ist zum Teil schon richtig, wenn man weiß, dass es kein Gebot gibt und kein Gesetz gibt, das nicht im Grunde geöffnet werden kann, dass nicht unter Umständen einer anderen Notwendigkeit, anderen Bedürfnissen, anderen Zeiten entsprechend neu formuliert werden kann und muss. Also ich bin durchaus nicht dagegen, dass man Gesetze und Regeln und Gebote hat, aber einer ständigen Revision müssen sie offen sein. Und alles andere ist totalitär, alles andere ist Tyrannei, alles andere ist Vergewaltigung der Wirklichkeit durch etwas, was Jahre vorher, viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte vorher festgelegt worden ist. Die Vergewaltigung der Wirklichkeit durch die Wirklichkeit geschieht täglich und unter unser aller Augen. Im Kinderzimmer, im Kindergarten, in der Schule. Ganz zu schweigen von dem, was nach der Schule kommt. Während man dem Warum des erwachsenen Forschers Anerkennung zollt, wird das bohrende Warum des Kindes, das eben im Begriff ist, die Realitäten zu erforschen, forschen zu lernen, oft als lästig empfunden und mit einem Frag nicht so viel oder lass mich in Ruhe abgetan. Warum? Während im Kindergarten Erzieherinnen, die mit der Zeit gehen wollen, Versuche anstellen, ihre Schützlinge zu kreativieren, wobei oft nicht mehr herauskommt als eben noch ein paar Bilder, noch ein paar Lieder, noch ein paar Tänze mehr, wird ein wirklich kreatives Kind mit seinen oft ungewöhnlichen Forderungen und vielleicht auch unangepassten Lebensäußerungen nicht so ohne weiteres in eine Gruppe braver Mitmacher zu integrieren sein und leicht als Störfaktor empfunden. Warum? Eine traurige Hauptrolle im Leben fast jeden Kindes bleibt jedoch der Schule vorbehalten. Denn selbst die Kinder, deren vorangegangener Sozialisationsprozess auch eine Entfaltung der Kreativität zugelassen hat, werden zutiefst entmutigt, wenn sie mit ihren originellen und abweichenden Ideen, womöglich noch mit oppositionellem Verhalten, in der Schule schlicht anecken. Hier geht es nämlich nicht mehr darum, dass das Kind eigene Ideen in den Unterricht einbringt, sondern es geht darum, ob das, was es im Unterricht äußert, auch zeitlich, sachlich und formal ins Schulkonzept hineinpasst. Noch immer wird an unseren Schulen die Verdrängung kultiviert. Die Verdrängung von Situationen, vor denen wir und unsere Kinder in 10 bis 20 Jahren mit Sicherheit stehen werden und die sich bereits heute mit aller Deutlichkeit abzeichnen. Schon heute weiß man, dass geistige und berufliche Flexibilität unerlässlich sein werden, dass lebenslanges Lernen, dessen Voraussetzung ist, das Lernen zu lernen, dass dieses lebenslange Lernen den beruflichen Werdegang unserer Kinder bestimmen wird, dass es neue Berufe geben wird, die mehr voraussetzen als einen Notendurchschnitt von 1,5. Aber unverdrossen wird weiterhin durch Drillen und Pauken geistige Verödung betrieben. Es werden 8- und 9-jährige Kinder nach Schulleistungen in angeblich Begabte und angeblich Unbegabte auseinanderdividiert. Die Beweglichkeit des Geistes erstarrt nach Noten. Das Gehirn wird zum Nürnberger Trichter. Warum? Robert Jung. Heute ist ja fast alles Lernen von Lehrern aus, von oben her, sozusagen den anderen gegeben. Und man achtet gar nicht darauf, dass die anderen die Lernenden sind, die erst einmal ihren eigenen Wunsch zum Lernen ausdrücken müssen. Und nur wenn sie wirklich diesen Wunsch haben und wenn sie wissen, wozu das gut ist, warum sie überhaupt lernen sollen, dann macht es ihnen Spaß. Bei Paulo Freire habe ich diesen wunderbaren Ausdruck gefunden, dass die meisten Lehrer die zu Belehrenden als leere Behälter ansehen, in die sie ihre Weisheit hineintun. Und das ist genau das, was ich gefunden habe. Das sind eben keine leeren Behälter, wenn man sie nicht als leere Behälter behandelt, sondern ihnen die Chance gibt, sich selber auszudrücken, ihre eigenen Wünsche, ihre eigenen Ideen auszudrücken. Und das versuche ich. Und das würde bedeuten, dass man in den Schulen einen Freiraum für Kreativität, ich möchte sagen, nicht als Spielerei, nicht, dass das nur alles Dichter, Maler, literarische Genies werden, sondern ich bin der Ansicht, dass Kreativität, also Schöpferkraft und die Fähigkeit zu improvisieren, die Fähigkeit spontan etwas zu schaffen, was noch nicht da ist, dass das zu den Überlebensfähigkeit des Menschen gehört, und zwar besonders in den Krisenzeiten, in denen wir jetzt schon drin stecken, in die wir noch viel stärker hineinkommen. Das wird nicht gelehrt, und die Kinder, die aus diesen Schulen herauskommen, die erwarten, dass nun alles, so wie der Lehrer ihnen das beigebracht hat, dass es im Schulbuch gestanden ist, das wird so weiterlaufen. Dann haben sie nichts in der Hand, um mit der neuen und anderen Situation fertig zu werden. Und hier, glaube ich, wäre eben eine echte Schulreform notwendig. Gar nicht mal in dem Sinne, dass man nun, alles umkrempelt. Man müsste einfach Freiräume schaffen. Man müsste einfach sagen, so und so viele Stunden in der Woche werden wir mal vor ganz andere Situationen gestellt. Als erste, wenn auch zunächst zaghafte Schritte hin zu solchen Freiräumen, erwiesen sich zwei von Öffentlichkeit und Medien stark beachtete Modellversuche des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft. Das vor wenigen Monaten abgeschlossene Projekt Künstler und Lehrlinge und dessen Vorläufer Künstler und Schüler. Ein Versuch, der nach nunmehr 3,5 Jahren Laufzeit demnächst seinem offiziellen Ende entgegengehen soll. Soll, Denn mittlerweile bemüht sich die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, wie aus ihrem Pressedienst zu entnehmen ist, mit allen Kräften das einmal Begonnene fortzusetzen bzw. eine Übernahme der laufenden Projekte durch die Länder und Gemeinden zu erreichen. Denn der Modellversuch Künstler und Schüler, der darauf hinauslief, Kreativität gewissermaßen als Pflichtfach zu testen und so Erfahrungen zu sammeln auf einem Gebiet, das für die meisten Schüler und Lehrer Neuland war, dieser Versuch gilt mittlerweile als geglückt, mehr noch als beispielhaft. Wie kam die Kreativität in die Schulen? Und was bewirkte sie dort? Als im Februar 1977 nach einem 10-wöchigen Intensivtraining an der Akademie für musische Bildung und Medienerziehung in Remscheid und zum Teil auch an den vorgesehenen Versuchsschulen für zunächst 35 Schauspieler auf die Dauer von 2,5 Jahren noch einmal der Schulalltag begann, war ein Erfolg noch nicht abzusehen gewesen. Im Gegenteil, das Projekt stieß mancherorts sogar auf handfeste Kritik. Die Schauspieler wurden vor allem in Hauptschulen geschickt. Ihr Lehrauftrag lautete, den Unterricht interessanter, plastischer und lebendiger zu gestalten. Damit sollten Kreativität, Spontaneität und soziales Lernen bei den Schülern gefördert werden. Und nicht zuletzt sollten auf diese Weise auch Schulangst und Schulstress abgebaut und so etwas wie Freude am Umgang mit der Schule geweckt werden. Klaus Kerner, der zuständige Referent des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft. Sie wissen, es ist im Augenblick sehr viel davon die Rede, dass es unseren Kindern nicht gut geht in den Schulen. Sie leiden unter den Auswirkungen, möchte man sagen, die eine Gesellschaft in die Schulen hineingetragen hat. Extremer Leistungsdruck, der auch in der Schule sich widerspiegelt. Die Sorge, einen guten Platz in der Schule, sprich einen guten Platz im Leben zu bekommen. All dies kann natürlich dazu führen, besonders wenn es also noch sehr rigide gehandhabt wird, dass schon sehr früh Verkümmerungen gezüchtet werden und die Schule vielleicht sogar nicht ganz unschuldig daran ist. Dass gerade Schauspieler ausgewählt wurden, diesen von Schule und Gesellschaft mitverursachten Verkümmerungen entgegenzuwirken, erklärt Klaus Kerner so. Wir hatten uns seinerzeit überlegt, durch die Hereinnahme von Personen, die etwas anderes gelernt hatten als in der Schule lehren, nämlich darstellen, den Raum nutzen, die Bewegung nutzen, die Gestik nutzen, Spiel und Pantomime nutzen, dass wir mit solchen Personen in den Schulen Lerneffekte erzielen können, die normalerweise die Schule eben nicht erzielen kann. Deswegen also Künstler und Schüler zusammenbringen, deswegen Künstler in den Schulen wirken lassen. Ein anderer, nicht eigens genannter Grund könnte in der schlichten Tatsache zu sehen sein, dass es nun einmal mehr Schauspieler als Psychotherapeuten gibt und dass Schauspieler überdies den Vorzug haben, erheblich billiger zu sein als diese. Der Erfolg, den die Schauspieler in ihren Rollenspielen mit den Schülern erzielten, ist beachtlich. Er besteht im Zuwachs an Selbsterfahrung, im Gewinn an Nähe und Solidarität in einer Gruppe ohne Konkurrenzdruck, in der Freude an kreativer Tätigkeit. Und zudem gab es in diesem Modellversuch auch eine wirkliche Chancengleichheit. Hier konnte jeder Teilnehmer, unabhängig von seiner sozialen Herkunft und seinem allgemeinen Leistungsniveau, echte Erfolgserlebnisse haben, die ihn vielleicht dazu motivierten, das normale schulische Geschehen etwas unbefangener zu beurteilen, ihm eventuell sogar eine gute Seite abzugewinnen. Klaus Kerner bestätigt denn auch die aus allen Teilen der Bundesrepublik vorliegenden Erfolgsmeldungen. Die Schüler, die dort mitgemacht haben und auch jetzt noch mitmachen, haben ein neues Verhältnis zueinander, zu ihrer Umwelt, zu ihrer Lebensumwelt Schule bekommen. Und dieses Verhältnis ist auf jeden Fall entkrampfter als das normale durch im weitesten Sinne Disziplinierung, Ordnung, Ordnungsmaßnahmen, Ordnungssicherungsmaßnahmen in der Schule hervorgerufene Klima. Das positive Ergebnis des Modellversuchs Künstler und Schüler hat denn auch an vielen der beteiligten Schulen zu dem Entschluss geführt, das Begonnene fortzusetzen, also auch weiterhin in geeigneter Form mit Künstlern, notfalls auch ohne diese, weiterzuarbeiten. Und auch der Hauptvorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat einmütig beschlossen, sich für die Fortführung der aus Mitteln des Bundesministers für Bildung und Wissenschaft finanzierten Projekte einzusetzen. Er hat die Vorstände seiner 11 Landesverbände aufgefordert, bei den jeweils zuständigen Kultusministerien vorstellig zu werden und Vorschläge zur Sicherung der noch laufenden Versuche und zur Ausweitung des Programms zu machen. so gerät unversehens auch Kreativität zur Kostenfrage. Und selbst wenn diese zufriedenstellend gelöst werden sollte, profitieren letzten Endes doch nur wenige davon. Denn die Mehrheit der Schüler, der Hauptschüler vor allem, wird weiterhin kaum Aussicht auf eine belebende Veränderung ihres schulischen Alltags durch derartige Kreativierungskampagnen haben. Eine andere Frage ist allerdings, ob die Schulen eine Kreativierung auf breiter Basis, vorausgesetzt, dass dies finanziell machbar wäre, überhaupt wollen. Denn so viel ist sicher, Kreativität erschöpft sich nicht in Rollenspiel, Musik und Tanz. Kreativität entfaltet sich, genau betrachtet, erst dort so richtig, wo sie auch unbequem werden darf. Spinnen wir doch den Gedanken, der diesem Modellversuch zugrunde liegt, einmal aus. Nehmen wir an, es gelänge wirklich, Kinder nach Zeitplan zu kreativieren. Nehmen wir an, in der Menge der Klasse wimmle es plötzlich nur so von kreativen Elementen. Nehmen wir an, in den 45 Minuten, die ein Lehrer je Schulstunde für durchschnittlich 30 bis 35 Kinder zur Verfügung hat, kämen statt Kettenrechnen Kettenreaktionen origineller Fragen und von der Norm abweichende Lösungsvorschläge zustande, was dann? Ist die Schule, so wie sie ist, überhaupt in der Lage, Kreativität zu verkraften? Die Beantwortung dieser Frage wird immer vom Erziehungsstil des jeweiligen Lehrers und von seinen Arbeitsbedingungen abhängen. Nur wenn der Lehrer selbst einen kreativen Erziehungsstil hat, wird er auch in der Lage sein, ein kreatives Klima herzustellen und auf abweichende Ideen der Kinder einzugehen. Im normalen Schulbetrieb hat das kreative Kind kaum Entfaltungschancen, weil der traditionelle Unterricht mit seinen Pauk- und Drillmethoden eher geeignet ist, Kreativität zu verkrüppeln, und das mit Konsequenz. Sogar in den sogenannten musischen Fächern, die eigentlich der schulische Ort für Originalität und schöpferische Expansion sein sollten, herrscht Konformitätsdruck. Der Fall eines 9-jährigen, zeichnerisch begabten Kindes, das aus dem Handgelenk heraus gelungene Bilder produziert, aber von der Lehrerin immer wieder angehalten wird, doch ja die Umrisse fein säuberlich durchzuziehen und auch alles sorgfältig auszumalen auf DIN A3-Bogen und bis zur Erschöpfung, ist mit Sicherheit kein Einzelfall. Es fehlen allenthalben Zeit, Raum und Einsicht. Es fehlt in den meisten Fällen jene fördernde Haltung, auf die das kreative Kind dringend angewiesen ist, die Ermutigung. Kreative Kinder sind oft unbequem. Deshalb wird der angepasste, unter Konformitätsdruck stehende Lehrer sich in der Regel hüten, die Äußerungen unkonventioneller, nonkonformer, nicht besonders artiger und vielleicht sogar kritischer Schüler auch noch zu ermutigen. Die Verunsicherung angepasster Erwachsener durch unangepasste Kinder erweist sich immer wieder als ein massives Hindernis für Kontaktaufnahme und Verständigung. Und dies nicht nur im schulischen Bereich. Denn noch scheint das gehorsame, höfliche, folgsame Kind wünschenswerter als das unbequemere Kind mit Einfällen, das mutig seine Ansichten vertritt und nicht bereit ist, bloß autoritative Feststellungen hinzunehmen. Denn, so die eben zitierte Münsteraner Pädagogin Line Kosoljapow, wo Kreativität kein gesellschaftlich anerkannter Wert ist, wird sie allerdings als das unerwünschte, abnorme, regelwidrige Verhalten eher Sanktionen als Sympathien auslösen. Ist also nicht zu befürchten, dass kreative Kinder in unserer Gesellschaft ein noch größeres Scheiternsrisiko haben als die angepassten Kinder? Diese Befürchtung ist nicht ganz unberechtigt. Wenn man davon ausgeht, dass Kreativität auch Gestaltung von Realität ist und nur durch die Anforderungen einer widerstrebenden Realität zur Ausbildung gelangt, muss man das Risiko des Scheiterns einkalkulieren. Denn bisher hat die Pädagogik auf das Problem, wie sich die Ruhe, die Geduld, der Mut, die Standfestigkeit und jene Willenskraft ausbilden lassen, aus denen jede wahrhaft kreative Leistung hervorgeht, noch keine gültige Antwort gefunden. Man versucht noch. Die Frage ist jedoch, ob sich diese Versuche mit Kindern nach dem heutigen Wissensstand verantworten lassen. Es gibt durchaus warnende Stimmen, die auf die in der Kreativität auch enthaltenen zerstörerischen Tendenzen hinweisen. Sie sind im Zusammenhang mit den negativen Empfindungen zu sehen, die bestimmte Phasen des im Menschen ablaufenden kreativen Prozesses begleiten. Etwa Angst, Unsicherheit, Depression und die Gefahren des Sich-Verlierens, des Zerbrechens an einer verständnislosen Umwelt, die Gefahren des existenziellen Wagnisses, die umso größer werden, je weniger stabil das Ich entwickelt ist. Auch Line Kosoljapow gehört zu denen, die diese andere Seite der Kreativität bedenken. Solche Risiken kann Erziehung nicht ohne weiteres in ihr Konzept aufnehmen, da sie eine gewisse Kontinuität für körperliche und geistige Entwicklung schaffen muss und dauernde Verwerfungshorizonte ihre Zielvorstellungen und Motivationen in Frage stellen. Kreativität kann also beides sein. Ein Geschenk des Selbst, aber auch unter ungünstigen inneren und äußeren Bedingungen eine Bedrohung des Selbst. Wie kann man diesem Antagonismus entgegenwirken? Robert Jung. Sehr wichtig ist, dass der Mensch, der schöpferisch aufgeschlossen wird, gleichzeitig von denjenigen, die ihm helfen, sich zu erschließen und die ihm damit eine neue Welt, also eine eigene Welt eröffnen, dass die ihm auch sagen, wie schwer er es haben wird. Es gehört dazu, das Wissen, dass man als verschiedener Mensch, als schöpferischer Mensch in einer eigentlich sich routinemäßig und antischöpferisch verhaltenden Welt es sehr schwer hat. Dass man ein Durchstehungsvermögen haben muss, dass man keine Angst vor Enttäuschung haben muss. Man muss auf Enttäuschung vorbereitet werden und muss wissen, dass diese Enttäuschungen nicht an einem selbst liegen, dass man nicht selbst versagt hat, sondern im gewissen Sinne, wenn man so will, die Wirklichkeit und die anderen versagt hat und dass man dann nicht aufgibt. Dass man dann nicht aufgibt und dass man dann nicht sich selbst aufgibt, das wird letzten Endes von der Ich-Stärke des Einzelnen abhängen. Es kommt also auch bei der Kreativitätserziehung auf das Wie an. Noch einmal der Psychoanalytiker Günther Ammann. An Kreativität nicht trainieren, nicht so, wie man zum Beispiel Pferde dressiert, denn Kreativität ist viel mehr als nur Gedichte lernen oder tanzen lernen oder malen lernen, was dann mehr oder weniger oft dressiert wird unter dieser Kreativitätsdressur, ähnlich wie das auch bei gewissen gruppendynamischen Schulen der Fall ist, die dieses Kreativitätstraining für Erwachsene anbieten. Sondern es kommt hier drauf an, dass das Kind und auch später der Erwachsene sich weiterentwickelt in seiner gesamten Persönlichkeit mit all den Ich-Funktionen, wie ich sie beschrieben habe, besonders den zentralen Ich-Funktionen der Identität, Ich-Autonomie, Frustrationsregulation, Ich-Abgrenzung nach innen und außen und den sehr wichtigen zentralen Ich-Funktion der Kreativität, die sehr eng verbunden ist mit konstruktiver Aggression und, wie ich das auch entwickelt habe, der Sexualität. Alle diese wichtigen Funktionen habe ich in das Unbewusste verlagert in meiner Wissenschaftstheorie und damit auch mit dem Worte von Freud, wo es war, soll ich werden, in einem anderen Sinne wahrgemacht. Wir müssen natürlich auch an die anderen primär mehr neurophysiologischen Ich-Funktionen denken und an die sekundären Ich-Funktionen, womit unser Denken und unsere Intelligenz und unsere Aktion, unser Tun und alles das, was wir brauchen, um in der Welt zu funktionieren, mit verbunden ist. Und da sind natürlich in ihr Verwobenheiten. Das bedeutet aber nicht, dass Ich-Stärke allein schon ein symptomfreies Leben garantiert. Nach psychologischen Erkenntnissen ist schöpferisches Leben nie frei von Depressionen, Angst oder irgendwelchen Störungen, die der Münchner Psychologe Paul Matussek als Wachstumsstörungen des Ich interpretiert. Es sieht also so aus, als sei Kreativität doch nicht so ganz das problemlose Universalmittel bei Problemen aller Art, als dass sie uns heutzutage so häufig von Wirtschaft und Wissenschaft verkauft wird. Von der Kreativitätsleistung wollen zwar viele profitieren. Derjenige aber, der diese Leistung vollbringt, hat mit Schwierigkeiten zu rechnen, mit inneren und äußeren. Kann man es da überhaupt verantworten, mit einer Kreativierung der Massen operieren zu wollen, von der man kaum vermuten kann, wie sie sich in unsere Gesellschaftsstruktur einfügen würde? Sollte man nicht besser, zumindest so lange, als man nicht mehr darüber weiß, die Finger von derlei umfassenden Kreativierungsfeldzügen lassen? Das können wir uns nicht mehr leisten. Nur durch das Finden und Erfinden neuer Produktions-, Erschließungs-, Organisations- und Koordinationsmechanismen können die krisenempfindlichen Systeme der hochindustrialisierten Massengesellschaft überleben. Physische Arbeit und konventionelle Denkleistungen werden voraussichtlich in zukünftigen Arbeitsabläufen weit weniger gefragt sein als schöpferische Denk- und Handelsprozesse. Die Weiterentwicklung politischer, wirtschaftlicher und kultureller Existenzbereiche wird zunehmend vom Einsatz nicht programmierbarer Intelligenzfaktoren abhängen und damit von der Kreativität vieler. Robert Jung. Wir brauchen ja heute nicht so sehr wie diese, ich möchte beinahe sagen, die Massenkreativität, nicht nur die Kreativität einiger weniger, sondern die Kreativität aller. Denn nur so werden wir überleben. Die Kreativität ist die Grundlage der Überlebensfähigkeit. Wir brauchen beides. Einmal die zweckorientierte Kreativität, ohne die wir die auf uns zukommenden Probleme, soweit sie der technischen Machbarkeit und Innovation zugänglich sind, nicht mehr lösen können. Noch mehr aber brauchen wir die andere, die ich-orientierte Kreativität, als eine Haltung der Offenheit, der Aufgeschlossenheit, der inneren Flexibilität auf dem Weg zur Selbstentfaltung, um in einer hochindustrialisierten Leistungsgesellschaft als Menschen bestehen zu können. Das Problem ist, dass Prozesse gesellschaftlichen Umdenkens und Umlernens lange Zeit in Anspruch nehmen, dass aber andererseits sehr schnell gehandelt werden muss. Was können wir also tun und was müssen wir beachten? Günther Ammon und Robert Jung. Die Chancen, nach denen Sie fragen, die sehe ich darin, dass wir gerade die Öffentlichkeit aufklären, dass wir überall versuchen, Reformen, menschenfreundliche Veränderungen in der Arbeitswelt, in der Berufswelt, im Kindergarten, in der Schulwelt und in der gesamten Lebenswelt durchzuführen. Und dass wir nicht pessimistisch werden sollen, dass wir immer wieder uns bemühen sollen. Und da sind auch schon ja doch Anfänge zu sehen, dass wir doch im Vergleich zu der Schulwelt vor 30 oder 40 Jahren doch schon auch Schritt um Schritt Lehrerinnen und Lehrer haben, die aufgeschlossen sind und den Kindern gegenüber ein Facilitating Environment, wie es der britische Kinderpsychoanalytiker Winnicott bezeichnet hat, also ein freundliches Klima, eine freundliche Atmosphäre zur Selbstentfaltung anbieten, dass wir die Eltern aufklären, dass wir modellhafte Kindergärten entwickeln, dass wir auch die Arbeitswelt versuchen so zu gestalten, dass der Mensch dort nicht gelebt wird und mechanistisch arbeitet, sondern eine sinnvoll sich ausdrücken kann. Da kann ich natürlich im Augenblick hier keine Patentrezepte geben. Ich würde meinen, das ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Und wir als Psychiater und Psychoanalytiker können hier sozusagen nur als Berater für die gesellschaftlichen Institutionen fungieren. Das allein genügt aber nicht, sondern man muss daran arbeiten, und das tun wir ja in diesem Moment, das Klima gegenüber dem Schöpferischen zu verändern. Das Schöpferische nicht mehr als das negativ zu sehen, das Andersverhalten nicht mehr negativ zu sehen, sondern positiv zu sehen. Und das ist nicht nur Toleranz. Es muss eigentlich das Grundverhalten der Gesellschaft gegenüber dem Abweichen, gegenüber dem Anderen, gegenüber dem Neuen verändert werden. Nur dann wird sich die Gesellschaft auch positiv verändern. Sie braucht das ja heute. Welche erzieherischen Konsequenzen ergeben sich aber, solange die Toleranzgrenzen unserer Gesellschaft noch nicht zugunsten der Kreativen erweitert sind? Zitat Kerbs. Dass man auch den Kindern beibringen soll, dass die Welt, so wie sie sie vorfinden, nicht immer schon fertig vor sie hingestellt ist von den Erwachsenen für die Kinder, sondern dass diese Welt von Menschen gemacht ist und dass sie also auch von Menschen anders gemacht werden kann. Dass die Verhältnisse, in denen wir leben, dass diese Verhältnisse nicht für alle Ewigkeiten so zementiert sind und so bleiben müssen, sondern dass man sie durchschauen und verändern kann. Und das beginnt mit dem Hinterfragen. Die Philosophen, die Soziologen haben dafür das Stichwort Entverdinglichung. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass man Gegebenheiten, soziale Verhältnisse, politische Strukturen, die mit der Macht von Dingen vor uns treten, zurückführt auf die Handlungszusammenhänge, aus denen sie entstanden sind, und sie sozusagen wieder in Handlungen verflüssigt. Zyniker behaupten, dass alles sowieso keinen Zweck mehr habe. Denn nach den Prognosen der Wissenschaftsberichte an den Club of Rome seien, wenn überhaupt, zukünftig nur noch zwei Spielarten von Kreativen notwendig. Die Hungerkünstler und die Überlebenskünstler. Die kritischen Optimisten unter den Futurologen indessen setzen darauf, dass der Mensch auch in Zukunft seine Entwicklung meistern wird. Robert Jung. Es ist ja sehr viel von den Grenzen des Wachstums gesprochen worden in den letzten Jahren. Und um zu zeigen, dass es Grenzen des Wachstums gibt, hat man manchmal den Vergleich gebracht, die Menschen würden sich wie Fruchtfliegen vermehren in einem Glas und dann würde ihnen die Luft ausgehen und die Nahrung ausgehen und dann würden sie alle sozusagen umkommen. Das ist ein ganz falsches Beispiel. Der Mensch ist keine Fruchtfliege. Die Fruchtfliege hat keine Fantasie, die Fruchtfliege hat eben keine Schöpferkraft und die muss sterben unter den Bedingungen. Die Größe des Menschen ist, dass er bei schwierigen Bedingungen andere Lösungen finden kann. Und da wir in solche Krisensituationen hineinkommen, ist es notwendig, diese Fähigkeit besonders zu entwickeln. Also ist ein Plädoyer für die Schöpferkraft, für die Kreativität im Grunde ein Plädoyer für die Überlebensfähigkeit des Menschen und die wird in den nächsten 50 bis 100 Jahren ganz besonders auf die Probe gestellt. Pflichtfach Kreativität. Meine Damen und Herren, Sie hörten eine Sendung von Eveline Rossberg.